Alle, alle, truff, truff, truff, truff, truff. Verpeilt und verschadert, alle verballert. Truff, truff, truff, truff, truff. Voll Banani, voll Banani. Pille, Palle, alle, alle. Truff, truff, truff, truff, truff. Voll Banani, voll Banani. Verpeilt und verschadert, alle verballert. Truff, truff, truff. Ab geht's, drei Tage mach. Nächste Party kommt bestimmt, drei Tage mach. After Hour, volle Hour, drei Tage mach. Drei Tage mach, jetzt wirst du langsam schwach. Volle Kanne, Einwurf, drei Tage mach. Paniert und Ding Dong, Ding Dong, drei Tage mach. Bunte Pillen, Fete, drei Tage mach. Puls wie ne Rakete, drei Tage mach. Punkt, Punkt, Komma, klar, drei Tage wach. Du warst gestern auch schon da, drei Tage wach. Spieglein an der Wand, wer ist drei Tage wach? Du und deine Oma sind drei Tage wach. Tiefer, drei Tage wach. Flasche leer, Feuerwehr, drei Tage wach. Laufen geht jetzt auch nicht mehr, drei Tage wach. Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt, drei Tage wach. After Hour, volle Hour, drei Tage wach. Drei Tage wach, jetzt wirst du langsam schwach. Notfallapotheke, drei Tage wach. Rotz auf der Tapete, drei Tage wach. Verplant, paniert, drei Tage wach. Völlig ungeniert, drei Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt drei Tage wach.